It's Daquan Music. Shush. Skirt, skirt. Hustensaft Jüngling. Turn up. Ich bin auf deutsch breit, deutsch weit in meinem Kampf. Und ich kann mir das erlauben, weil ich jedes Mal nicht auf. Ich bin aufs breit, deutsch breit. Ich bin auf deutsch breit in meinem Kampf. Und ich kann mir das erlauben, weil ich jedes Mal nicht auf. Ich bin aufs breit, deutsch breit. Deutsch breit in meinem Kopf, Hustensaft Promethazin. Du hatest diesen Lifestyle, doch ich find ihn legitim. Yeah. Wir sind Mean Boys und wir fahren auf Lean Royce. Ich ficke eine Teen Boys, Ragge von Berlin bis nach Detroit. Und meine Voice ist am Struggeln von den Jules. Du sagst Hip und ich tu's, ich bin loose von dem Goose. Ich purerweise meinen Double Cup aus Styrofoam. Und dann get ich high, so wie dieser Eiffelturm. Alles, was ich haben will, sind die Bitches, Fame und Grind. Komm und gib mir noch 2 Jahre und ich bin im Game on top. Und ich mag es los mit Make-up. Guck, ich bin caked up. AGA, Bucks, sag Jordans, keine Fake Chucks. Big Bucks, what you know about it? Like, wie sagt so, Bitch, ich bet gleich, fick ich dich im Bett, nice. Mal ich Klicks up, Kicks up. Mali look like TikTok. Ich ficke die Slut, dann läuft sie nur auf TikTok. Ich bin auf deutsch breit, deutsch breit in meinem Kopf. Und ich kann mir das erlauben, weil ich jedes Mal nie hab. Ich bin auf breit, ich fahr zu McDonald's, schüll das Ding in meine Fanta rein. Du bist mich am Haten, doch du würdest gern bekannter sein. Doch das schaffst du noch, Digga, mir Alkohol kommt was. Ich grinde nonstop, du willst Beef, komm, bam. Meine Boys sind hinter mir, du sippst nur ein Kinderbier. Ich bin Famer, ohne dass ich mich in der Sus inserier. Weil ich mich nicht interessier, hab ich keinen Plan. Doch es hoch ist, werd ich weiter meiner fahren. Weil ich nie einen Fick geb und die Pillen zick tick. Die Bitch sag den Pin hinter und ich nenn das Picknick. Sometimes feel ich bad, aber ich denk ihn locker head. Und ich will den Super Rudy, Juicy Goofy Swaggers. Hier ist Good Music, endlich auch auf Deutsch. Ich bin dieser Itter, der die Fans niemals enttäuscht. Und die Pussy wird feucht, wenn der Boss auf die Stage kommt. Ich weiß, wie man an Babes kommt. Fly sein, take off. Ich bin auf deutsch frei in meinem Cup. Und ich kann mir das erlauben, weil ich dieses Money hab. Ich bin auf Dirty Sprite, Dirty Sprite in meinem Club. Und ich kann mir das erlauben, weil ich dieses Money hab. Ich bin auf Sprite. Yeah. Dirty Sprite. Yeah. Sprite.